verstehen uns total. Wir sind schon ein starkes Team, das gibt's im Leben nur einmal. Bist mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, mein Freund fürs Leben. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder kann dir alles geben. Wir verstehen uns total. Wir sind schon ein starkes Team. Das gibt's im Leben nur einmal. Bist mein Bruder.